Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Von nun an werdet ihr nur reden, wenn ihr angesprochen seid. Nein. Meine Suppe esse ich nicht. Verstanden? Sir, jawohl, Sir! Oh, tut mir leid, habe ich dich aus dem Konzept gebracht. Ich bin nicht Eugene Krebs, ich bin Benjamin Blümchen. Nein, hier ist Patrick! Also, wir können das hier auf die harte oder auf die weiche Tour durchziehen. Oder die mittelharte Tour. Oder die halbmittelschwere weiche Tour. Oder die etwas harte, ein Fünkchen vertragte, weiche, schwierige Tour. So, du willst es also unbedingt auf die Tour, ja? Für dich und mich. Bottom und schieben es woanders hin. Süßes. Hey, Ich bin der Wendler. Sie liebt den DJ. Sie liebt den DJ. Und sie tanzt in die Nacht und träumt sich mit ihm fort. Sie liebt den DJ. Mongo!